Teil 49 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der wilde Mann. Et was im olen wilden Mann, de was verwünsket und gäng bi de Buren in den Goren, Garten, und in Korn und mög alles do Schande. Do klagten sie an ihren Gutsherrn, sie können ihre Pacht nicht mehr betalen, und do leite Gutsherr alle Jägers bi ene kummen, wer dat dir fangen könne, de soll ne graute Belohnung hebben. Do kümmt olen Jäger an, de secht, hey will dat dir wohl fangen, da mötz er ihm ne Pulle mit Fusel, Brandwein, und ne Pulle mit Wien und ne Pulle mit Bärgirven geben. De settet hei an dat Water, wo sich dat Dier alle da gewäskt. Da kümmt dat Dier und trinket ut de Pullen. Da lecktet alle de Mund und kickt rüm, oft dat auch wel süd. Da werdet drunken und da geitet liegen und schlöppt. Da geitet Jäger to und bindet an Händen und Föten. Do weckt heiert wie er up und secht, du wilde Mann, go met, söck sass du alle Tage trinken. Do nimmt heiert mit no dat adlige Schloss, do settet se do in den Tornt, und de Herr geit du andre Nobers, de soll sehen, wat hei fön dir fangen het. Do spielt eine von de jungen Herens mit'n Ball und lädt de in den Tornt fallen, und dat Kind secht, wilde Mann, schmied mir den Ball wie er to. Do sagt der wilde Mann, den Ball musst du selbst wie halen. Jei, sagt dat Kind, ich habe kein Schlürtel. Dann mag du, da du bi din Moder ihre Tasken kümmst, und stehl er den Schlürtel. Do schlütt dat Kind den Torn open, und der wilde Mann löbt der Rut. Do fängt dat Kind an zu schreien, o oh, wilde Mann, bleib doch hier, ich kriege so Schläge. Do nimmt der wilde Mann dat Kind ob den Nacken und lobt damit de Wildnis erin. De wilde Mann war's weg, dat Kind war's verloren. De wilde Mann, de tüt dat Kind n schlechten Kittel an und schicktet no den Görner an den Kaisers Hof. Do motet fragen, auf de kien Görnersjungen van Dorn nötig hätt. Do sech de, er würe so schmerig antrocken, de andern wollen nicht bi ihm schloppen. Do sech hey wohl in Strau liegen. Und geit alti des Morgens früh in den Goren. Da kommt ihm der wilde Mann entgegen, do sech hey, nu waske di, nu kämme di. Und der wilde Mann meckte Gorn so schön, dat de Görner et selbst nicht so gut kann. Und de Prinzessin süd alle Morgen den schönen Jungen, do sech se zu den Görner, de kleine Lehrjunge soll er en Bust Blumen bringen. Und se fröcht dat Kind, van wat für Stand dat et wöre, do sechet, ja, dat wüsset nich. Da gif se ihm ein Brodenhorn voll de Köten. Es ei inkümmt, gif ei dat Geld sin Herrn und sech, wat soll ich do mit doon, dat brugt jemen. Und ei musste er noen Busk Blumen bringen, da gif se ihm ne Ahnt, Ente, voll de Köten, de gif ei wir an sin Herrn. Und do noen mal, da gif se ihm ne Gans voll de Köten, de gif de Junge wir an sin Herrn. Do meint de Prinzessin, hey hef Geld und hey hef nix. Und do hirotet se em in't Geheim. Und do wäret ihre Öl dann so beise und setten se in dat Brauhuse. Do mozze sich mit Spinnen ernähren. Und hey geit in de Küke und helpt den Kock de Broden drein. Und stehlt manden, zuweilen, ein Stück Fleisk und bringt et an sine Frau. Da kümmt so'n gewaltigen Krieg in England, wo der Kaiser hinmott und alle de grauten Heerens. Da sech de junge Mann, hey, wohl do auch hin. Ob se nicht noch ein Pferd ins Tal hätten. Und se sagen, se hätten no eint, dat gönk ob drei Beinen, dat wär'm gut genug. Hey, settet sich ob dat Pferd, dat peit, dat geit alle, Husepus, Husepus. Da kümmt em de wilde Mann in de Möte entgegen. Do dött sich so'n grauten Berg ob, do sind wohl dusend Regimenter Soldaten und Offiziers in. Do dät hei schöne Kleider an und kriegt so'n schönen Pferd. Do tüt hei mit alles in Volk in den Krieg no England. De Kaiser empfängt en so freundlich und begehrt en, hey möch em do biestürm. Hei gewinnt de Schlacht und verschleit alles. Do det sich de Kaiser so bedanken für em und frägt, wat hei für'n Heer wöre. Hei sagt, dat froget mi men nich, dat kann ich jun nich sägen. Hei ritt mit sein Volk wie ut Engeland. Do kümmt em de wilde Mann wie entgegen und dört alle dat Volk wie in den Berg. Und hei geit wie ob sie in dreibeinige Pferd sitten. Do säget de Lüde, do kümmt use Hunkepuss wie an mit der dreibeinige Pferd. Und se froget, wo hast du achter der Hirge, Hecke, Lägen und hast slopen? Je, sagt hey, wenn ich der nicht wöhe wisst, dann hätte den Engeland nicht gut gorn. Sie sagt, Junge, schwich stille, süß gift dir der Heer wat ob de Jack. Und so ginget no tweenmol und ton derdenmol gewinnt hey alles. Do krieche he ins Tick in den Arm, do nimmt de Kaiser sin Dock, Tuch und verbind em de Wunden. Do neidigt, nötigt, se em, hey möcht do blieven. Nee, ich bliebe nicht bei ju, und wat ich sinn, geit ju nicht an. Do kümmert em de wilde Mann wie entgegen, und dei alle dat Volk wie in den Berg, und hey geng wie ob sein Pferd sitten und ging wie no Hus. Do lachten de Lüde und sechten, do kümmt use Hunkepuss wie an, wo hast du do lägen und schlopen? Hey sech, ich habe für wahr nicht slopen, nu ist ganz Engeland gewonnen und et is en wahren Frieden. Frieden. Do sächte de Kaiser von den schönen Ritter, der em hef biestohn. Do sächte junge Mann, tu en Kaiser. Wöre ich nicht bi ju wist, et wöre nicht gut gorn. Da will de Kaiser em wat upen Buckel geben. Je, sech hey, wenn je dat nicht gleven wilt, will ich ju min Arm wiesen. Und as er den Arm wiest und as er de Kaiser de Wunde süd, do werd er ganz verwundert und sagt, vielleicht bist du Gott selbst oder ein Engel, den mi Gott toschickt hef, und bat ihm im Verzeihnis, dat he so grof mit ihm handelt hätte, und schenket ihm sin ganze Kaisers Gut. Und de wilde Mann, was er löset, uns tunt as en grauten König vor ihm und vertellte ihm die ganze Sacke, und de Berg, was en ganz König schloss, und hätt trock mit seine Frau de Rupp und lerweten vergnügt bis an Ehren daut. Ende von De wilde Mann, gelesen von Karlsson.